Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zur neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es um Roboter, um einen allgemeinen Überblick über die Robotik. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da in diesem gesamten Themengebiet im weiteren Verlauf von Omega Tau noch weitere Episoden machen. Dieses Mal also der Überblick. Meine Gäste Markus Weibel und Peter Dürr vom Robots Podcast, www.robotspodcast.com. Wie der Name nahelegt, ein Podcast rund um die Robotik, sehr hörenswert. Und Peter, Markus, stellt euch doch mal kurz vor. Ja, hallo Markus. Ich bin der Markus Weibel aus Österreich. Ich habe technische Physik studiert in Wien, der TU Wien, und habe dann ein Doktorat gemacht an der ETH in Lausanne in Robotik und beschäftige mich hauptsächlich mit Multi-Roboter-Systemen, also mit Teams von autonomen Robotern. Und ich bin Peter Dürr. Wie man hören kann, komme ich aus der Schweiz. Ich habe in Zürich, an der ETH Zürich Maschinenbau studiert und bin im Moment daran, an der ETH Lausanne eine Dissertation zu schreiben zum Thema der Evolution von neuronalen Netzen in Anwendungen in der Robotik. Ja, und neben unseren respektiven Berufen sind der Peter und ich auch sehr involviert in einem Projekt, in einem Podcast-Projekt. Und zwar machen wir einen Podcast über Robotik, einen Robots-Podcast. Und das Ziel ist, die Allgemeinheit bzw. Leute, die sich für Robotik interessieren, denen einen kleinen Einblick zu geben, was heute so passiert in der Robotik. Und wir interviewen alle zwei Wochen Leute, die in der Robotik einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Downloaden und abonnieren und so weiter kann man das unter www.robotspodcast.com. Ihr habt ja beide mit Robotern zu tun, ihr forscht und arbeitet beide mit Robotern. Beschreibt doch mal kurz, was ein Roboter überhaupt ist und wo der Begriff herkommt. Ja, also die Faszination der Robotik oder von dem Konzept ist schon sehr, sehr alt. Das sind schon die alten Griechen, haben mit der Idee Roboter gespielt, aber der Begriff kommt eigentlich erst aus dem 20. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert. Das ist ein tschechischer Schriftsteller, Karel Čapek, der den Begriff geprägt hat. Wenn man heute Leute nach Definitionen für einen Roboter fragt, kommen eigentlich sehr viele verschiedene Antworten. Eine Gemeinsamkeit der verschiedenen Definitionen ist, dass es um eine Maschine oder um ein Gerät geht, das auf irgendeine Art die Umwelt wahrnimmt und dann aufgrund dieser Wahrnehmung wieder in die Umwelt eingreift und irgendwas verändert. Also eine Maschine, die Sensoren hat, die irgendeine Art von Signalverarbeitung hat oder die mit den Sensoren Informationen irgendwas anstellt und aufgrund von diesen Informationen mit Aktuatoren die Umwelt wieder verändert. So eine richtig klare Definition von Roboter gibt es aber keine. Sage ich das richtig? Also wie der Peter schon eingangs erwähnt hat, gibt es keine einheitliche oder präzise Definition von Robotern. Aber es gibt einen allgemeinen Konsens, dass Roboter Maschinen sind, die sich fortbewegen, selbstständig fortbewegen. Oder die einen mechanischen Arm haben und die Welt manipulieren mit diesem Arm. Oder die in irgendeiner Form ein intelligentes Verhalten an den Tag legen. Ganz speziell dann, wenn dieses Verhalten in irgendeiner Weise dem Verhalten von Tieren oder von Menschen ähnlich ist. Woher kommt denn eigentlich die Faszination von Robotern? Es gibt ja alle möglichen Aspekte, von den mobilen Gehilfen bis zu R2-D2 und natürlich am anderen Extrem die Montageroboter in der Autoherstellung. Das sind ja alles verschiedene Aspekte des gleichen Konzepts oder Begriffs. Woher kommt die Faszination? Ja, ich glaube, die Faszination der Robotik hängt relativ stark davon ab, aus welchem kulturellen Blickwinkel man das betrachtet. Das ist natürlich überspitzt gesagt, aber wenn man das aus einer japanischen, in Anführungszeichen, Perspektive sieht, wo Roboter ja sehr populär sind, dann sieht man dort Roboter als eine Art mechanische oder elektronische Freunde oder sogar Beschützer und Helfer im täglichen Leben. Wenn man mehr einen europäischen Blickwinkel darauf hat, dann sind Roboter eher Werkzeuge, die im Prinzip helfen sollen, die Produktivität zu steigern oder Arbeiten zu verrichten, die für Menschen zu gefährlich oder zu dreckig oder zu langweilig und zu repetitiv sind. Und wiederum eher einen US-amerikanischen Hollywood-Blickwinkel einnimmt, dann ist die Faszination der Roboter eher so das Übermenschliche, die übermenschlichen Kräfte, die übermenschliche Intelligenz und damit einhergehend häufig auch eine Bedrohung, die aus diesen übermenschlichen Eigenschaften der Maschinen resultiert. Ja, und insgesamt, denke ich, gibt es eine Faszination einfach mit Maschinen, mit Robotern, aufgrund ihrer Unermüdlichkeit. Roboter arbeiten nicht wie normale Arbeiter 7 oder 8 Stunden am Tag, sondern 24 Stunden pro Tag und das 7 Tage die Woche. Sie sind sehr präzise, wenn man an Montageroboter denkt, im Submillimeterbereich, was menschlich einfach unmöglich wäre. Und speziell in den 50er Jahren, also in den Anfängen der Robotik und der künstlichen Intelligenz, gab es eine sehr, sehr starke Faszination für Computer und Roboter aufgrund ihrer Intelligenz, ihrer Logik, der logischen Fähigkeit, der mathematischen Fähigkeit. Und damals wurde das auch oft als Bedrohung empfunden und man hat erwartet, dass die Roboter sehr, sehr rasch klüger sind oder intelligenter sind als die Menschen und die Weltherrschaft übernehmen. Also wenn man sich die Filme ansieht, speziell die Hollywood-Filme, wie es der Peter erwähnt hat, dieser Zeit, dann ist das ein ganz, ganz starkes Thema dieser Zeit. Man kann ja da auch ganz verschiedene Aspekte sehen. Auf der einen Seite diese Fleißgeschichte, ja, so ein Industrieroboter baut beliebig viel, beliebig lang, ohne zu murren. Und auf der anderen Seite sollen Roboter möglichst menschenähnlich sein. Das ist in gewisser Weise auch ein Konflikt. Ja, ich glaube, der Konflikt, den du ansprichst, hängt halt genau damit zusammen, dass die Definition relativ weit gefasst ist und dass man mit einem Begriff eine Maschine, die an einem Fließband Autos zusammensetzt, meint und auf der anderen Seite auch ein Spielzeug für Kinder, das irgendwie ein Gefährte oder ein Freund für Kinder sein soll. Was interessant ist, wenn du ansprichst, dass man Roboter bauen will, die möglichst ähnlich sind wie Menschen. Es gibt in der Literatur ein Phänomen, das sogenannte Uncanny Valley, das bezeichnet den Effekt, dass wenn man Roboter baut, die sehr, sehr ähnlich aussehen wie Menschen, dann werden sie, je ähnlicher sie den Menschen kommen, je abstoßender im Prinzip. Also wenn man versucht, Roboter zu bauen, die zum Beispiel aussehen wie ein menschliches Kind, dann fühlen sich sehr viele Leute von dem Anblick abgestoßen. Und man spricht von einem Uncanny Valley, also von einem Tal der Unheimlichkeit bei diesen Robotern. Denn die Hypothese ist, dass wenn man Roboter baut, die den Menschen sehr unähnlich sind, sehr fremd sind zunächst, die in keinster Weise unheimlich sind oder nicht gruselig sind, je näher man dann dem menschlichen Aussehen und der menschlichen Gestik und Mimik und so weiter kommt, je menschenähnlicher diese Roboter werden, desto gruseliger werden sie, wie der Peter erwähnt hat. Und man spricht von einem Tal, weil man hofft, dass es dann auf der anderen Seite eines Tages wieder hochgeht, dass die Roboter wieder weniger gruselig werden, wenn sie sehr, sehr menschenähnlich sind. Im Moment ist es allerdings noch so, dass die menschenähnlichsten Roboter, die gebaut worden sind, ziemlich in der Mitte dieses Tals der Unheimlichkeit sind. Also die Leute, die mit diesen Robotern interagieren, sind eher abgestoßen und abgeschreckt von diesen menschenähnlichen Robotern. Wie sieht die Situation mit Robotern denn heute aus? Wir kennen alle die Roboter in der Automobilindustrie, klar, aber wie sieht es mit den, in Anführungszeichen, echten Robotern aus? Ist das realistisch? Gibt es die schon? Gibt es die schon in Japan? Da ist ja, was Roboter angeht, alles unserer Zeit ein bisschen voraus. Aus unserer Sicht ist die Robotik natürlich erstmal oder hauptsächlich ein riesiges Forschungsgebiet, wo nicht nur in Japan, sondern im Prinzip weltweit an vielen Orten geforscht wird. Da befindet sich sehr viel in der Entwicklung. Aber wenn man sich anschaut, was effektiv aus den Labors herauskommt, dann handelt es sich bei vielen Anwendungen wie du schon gesagt hast, um Industrieroboter oder Roboter, die in der Fabrikation und zum Beispiel neuerdings auch in der Lagerung zum Beispiel eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite gibt es sehr viele, mittlerweile auch sehr weit fortgeschrittene Spielzeugroboter. Ja, und neben dieser Industrierobotik, die der Peter jetzt angesprochen hat, sieht man speziell in den letzten Jahren auch immer mehr autonome Roboter, das heißt in sich geschlossene Systeme, die Menschen- oder tierähnlich sind, die es auch zu kaufen gibt. Da gibt es natürlich mal in erster Linie sehr, sehr viele Roboter-Spielzeuge. Es gibt aber mittlerweile auch die ersten Haushaltsgeräte zum Beispiel. Manche von euch kennen vielleicht den Staubsauger, den iRobot verkauft, der sich sehr, sehr, sehr, sehr erfolgreich verkauft hat, der autonom in einem Zimmer hin und her fährt, das Zimmer staubsaugt und dann zu seiner Ladestation zurückkehren kann. Und es gibt in den USA eine ganze Reihe an Firmen, die dabei sind, weitere autonome Roboter zu bauen. Und die versuchen, wie der Peters angesprochen hat, die Roboter, die an den Universitäten und in den Labors entwickelt werden, zu kommerzialisieren. Das ist ein Prozess. Man wird sehen in den nächsten Jahren, wie erfolgreich das sein wird. Ein wichtiger Aspekt von Robotik ist ja auch dieses Thema künstliche Intelligenz. Ne? Also auf der einen Seite sind Roboter der mechanische Anteil, der quasi die Bewegung oder die Akteure quasi darstellt. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch die Intelligenzgeschichte, dass Roboter selbsttätig oder selbstständig Entscheidungen treffen sollen oder sich irgendwie menschlich verhalten sollen. Wie ist denn der Stand dieses Themas künstliche Intelligenz heute? Ja, die künstliche Intelligenz oder die Intelligenz eines Roboters ist ja letztlich die Steuereinheit eines Roboters und das ist natürlich eine ganz zentrale Rolle in der Robotik. Und bis ungefähr 1980 hat man gedacht, dass Intelligenz äquivalent ist zu der Intelligenz, die man braucht, um zum Beispiel Schach zu spielen, äquivalent zur Logik. Und man hat gedacht, wenn man dieses Problem der Logik oder des rationalen Denkens lösen kann, dann hätte man das Problem der künstlichen Intelligenz gelöst und könnte sehr, sehr intelligente Roboter bauen. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass das leider nicht der Fall ist. Und Rodney Brooks, ein Wissenschaftler am MIT in den USA, hat 1986 eine Publikation gemacht, die hieß Elephants Don't Play Chess, also Elefanten spielen nicht Schach, in der er gezeigt hat, in der er halt dieses Problem angesprochen hat und eigentlich eine Revolution in der Robotik ausgelöst hat mit diesem Ansatz. Und er hat dann gesagt, oder ist ausgegangen von sehr viel einfacheren Dingen als Schachspielen oder Dingen, wo man dachte, sie seien sehr viel einfacher als Schachspielen. Und zwar hat er sich Fliegen angeschaut, wie Fliegen funktionieren. Und das hat dann zur Geburt geführt des New AI, also der neuen künstlichen Intelligenz, die einen ganz, ganz anderen Ansatz nimmt, um Probleme in der Robotik und in der künstlichen Intelligenz zu lösen. Wenn man sich die Forschung heute ansieht, gibt es im Prinzip zwei große Strömungen. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die in der Tradition von Brooks eigentlich arbeiten und versuchen, durch das Verständnis von biologischen Organismen weiterzukommen, indem sie Nervensysteme und Funktionsweise von Tieren und unter anderem auch Pflanzen analysieren und versuchen, die zu imitieren, um schlussendlich zu intelligenteren oder besser funktionierenden Robotern zu gelangen. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die das Problem im Prinzip auf einer grundsätzlicheren Ebene anschauen und mit den mathematischen Werkzeugen der Statistik angreifen. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die automatisch generierten Buchempfehlungen, die Amazon generiert, wenn man schon ein paar Bücher zu einem Thema gekauft hat. Ohne dass der Computer überhaupt versteht, um was es in den Büchern geht, kann er aufgrund von Schlüsselwörtern, die man zum Beispiel bei der Suche benutzt hat, auf Vorlieben des Nutzers schließen. Oder mein Gmail-Account, der eine personalisierte Werbung für mich zusammenstellt, wenn ich zum Beispiel mit Markus zum Essen abmache per E-Mail, sehe ich auf der rechten Seite Restaurant-Empfehlungen für Lausanne, ohne dass irgendein Computer verstehen würde, dass ich im Moment Hunger habe und mich in Lausanne befinde. Aber diese Intelligenz, in Anführungszeichen, wird durch statistische Methoden erreicht. So ähnliche statistische Methoden kann man auch benutzen, um zum Beispiel aufgrund von Sensorinformationen eine statistische Einschätzung der Umwelt vorzunehmen und aufgrund von Statistiken von Verhaltensweisen, die früher zum Erfolg geführt haben, entscheiden, wie man sich in einer Situation verhalten will. Ein weniger abstraktes Beispiel als die Buchempfehlungen und die E-Mail-Werbung zu bringen, sind zum Beispiel autonome Autos, die in der Wüste autonom navigieren oder aktuell sogar im Stadtverkehr oder im simulierten Stadtverkehr autonom navigieren können, die beruhen heute auf solchen statistischen Methoden. Ein anderer Aspekt ist, dass man immer wieder was von Emergent Behavior hört, also quasi das Verhalten, das komplex aussieht, Stichwort Fischwärme oder Ameisen, eigentlich durch die Interaktion von ganz, ganz vielen einzelnen Individuen zustande kommen, die alle wiederum sehr einfachen Regeln folgen. Wollt ihr was dazu sagen? Ja, wie schon vorher erwähnt, ist die Biologie generell und einfache biologische Organismen wie zum Beispiel Fliegen oder Insekten im Allgemeinen für die Robotik sehr, sehr interessant. Und der Grund ist, dass diese Systeme, diese relativ einfachen Systeme, die mit einigen wenigen hunderttausend Neuronen auskommen, ja vielleicht unseren technischen Möglichkeiten in der Robotik heute noch am nächsten kommen. Und ein anderer Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, Markus, ist eben, dass man Intelligenz erzeugen kann durch ein Zusammenwirken vieler einfacherer Teile, vieler einfacherer Organismen. Du hast jetzt Fischschwärme erwähnt oder Bienen, Termiten, Ameisen, also soziale Insekten sind da gute Beispiele. Wenn man zum Beispiel an einen Termitenhügel denkt, so ein Termitenhügel ist ein ganz interessantes Konstrukt, denn eine einzige Termite ist unter einem Millimeter groß. Diese Türme werden 3 bis 4 Meter hoch gebaut über die Erde. Sie sind innen klimatisiert, das heißt, die Luftfeuchtigkeit innen ist konstant. Die Temperatur ist konstant über Tag und Nacht. Das wird erreicht durch ein ganz komplexes System an Tunneln und Entlüftungsschächten. Und das Interessante an diesem komplexen System ist, dass es keine einzige Termite gibt, die den gesamten Bauplan hat. Also es gibt keine Cheftermite, die da irgendwie Anweisungen verteilt oder da plant, sondern dieses komplexe Konstrukt wird ganz einfach gebaut von einzelnen Termiten, die lokalen Regeln folgen. Und diese lokalen Regeln könnten zum Beispiel sein, wenn eine gewisse topologische Struktur vorhanden ist, dann muss ich diese Struktur in einer gewissen Weise fortsetzen. Und das ist ein Forschungsgebiet der Schwarmintelligenz, also der Intelligenz, die durch das Zusammenwirken von sehr, sehr vielen Organismen zustande kommt. Und das ist speziell für Systeme interessant, die sehr robust sein müssen, denn wenn eine einzige Termite oder im Robotikfall ein einziger Roboter ausfällt, ändert sich das Verhalten nicht. Und es gibt, dadurch, dass es keine zentrale Steuerungseinheit gibt oder keine Cheftermite, wie wir vorher gesagt haben, ist es auch egal, welcher Teil des Systems ausfällt. Das heißt, diese Systeme sind sehr, sehr robust. Es gibt zweitens eine Graceful Degradation, sagt man da auf Englisch, also dass die Effizienz oder die Leistung Schritt für Schritt abnimmt. Zum Beispiel, wenn in einem Termitenhügel die Hälfte oder sogar 90% aller Termiten sterben, dann führt das nicht sofort zu einem Komplettausfall des Systems. Hingegen, wenn wir jetzt an ein anderes System, ein menschliches, von Menschen gebautes System denken, wie ein Auto, wenn da ein Teilsystem, zum Beispiel ein Reifen, oder das Lenkrad oder das Getriebe kaputt geht, ist sofort die ganze Maschine unbrauchbar. Ein dritter großer Vorteil von solchen Systemen ist die Skalierbarkeit. Das heißt, man kann die Größe oder die Effizienz eines Systems ganz einfach verdoppeln, indem man die Anzahl der einfachen Einheiten erhöht. Ein aktuelles Beispiel aus der Robotik. Es gibt in den USA jetzt eine noch sehr junge Firma, Kiva Systems, die Lagerhäuser automatisieren. Und anstelle Lagerhäuser mit Förderbändern auszurüsten, verwenden sie eine Vielzahl von autonomen Robotern, die in diesem Lagerhaus Waren einlagern und transportieren. Und zwar arbeiten in so einem Lagerhaus bis zu 1000 Roboter autonom zusammen. Und einer der großen Vorteile neben den bereits beschriebenen ist, dass die Installation eines solchen Systems wesentlich schneller ist. Denn die Roboter brauchen keinerlei mechanische Installation, sondern können einfach in das Warenhaus reingefahren werden und programmiert werden und das System läuft. Was sind denn heute die großen Forschungsbereiche in der Robotik? Ja, da die Robotik als Forschungsgebiet im Prinzip im Schnittpunkt zwischen sehr verschiedenen Disziplinen wie Mechanik, Elektronik, Informatik, aber auch Biologie, Mathematik, Psychologie und so weiter ist, sind auch die Forschungsgebiete der Forscher, die sich in der Robotik aufhalten, vom Charakter her teilweise sehr verschieden. Ich glaube, grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen Leuten, die konkrete Anwendungen im Sinn haben, zum Beispiel Anwendungen in der Raumfahrt, in der Medizin, in der Altenpflege, in der Fertigung und so weiter, und Leuten, die sich mehr auf theoretische Aspekte, zum Beispiel der künstlichen Intelligenz, konzentrieren, die eher in den Bereich der Grundlagenforschung zu zählen sind. Künstliche Intelligenz versucht ja mehr oder weniger die Intelligenz des Menschen künstlich nachzuahmen. Man könnte jetzt ja auch sagen, man möchte den Körper des Menschen, also, oder von anderen natürlichen Wesen, von Tieren nachbauen. Also Thema Bionik, spielt es in der Robotik heutzutage eine Rolle? Ja, also das spielt eine sehr zentrale Rolle sogar. Und zwar auf allen Niveaus, sowohl auf der Hardware-Seite wie auch auf der Software-Seite. Hardware-Seite zum Beispiel fällt mir ein Beispiel, wo Forscher daran arbeiten, Geckohaare zu replizieren und künstlich zu fertigen, um Robotern zu erlauben, an Wänden hochzulaufen oder sich sogar über die Decke fortzubewegen. Ein anderes Beispiel vielleicht, das bei unserem Institut auf der Uni gemacht wird, ist ein springender Roboter. Und wir haben dazu Heuschrecken analysiert und die Mechanik dieser Heuschreckenbeine studiert und dann einen entsprechenden Roboter gebaut, der ähnlich wie die Heuschrecke sehr, sehr effizient und sehr, sehr hoch springen kann. Ein Beispiel auf der Software-Seite ist die Kollisionsvermeidung für fliegende Roboter, wo Kollegen von uns an unserem Institut versuchen, sich an Bienen zu orientieren und deren Steuermechanismen zu kopieren und auf einen fliegenden Roboter zu übertragen. Das Interessante daran ist, dass nicht nur die Biologie für den Robotiker interessant ist, sondern umgekehrt die Robotik auch für den Biologen. Es hat sich herausgestellt, dass man solche bio-inspirierten Roboter sehr elegant dazu benutzen kann, Experimente zu machen, die mit Tieren zum Beispiel sehr schwierig durchführbar sind. Und dass man die Funktion von biologischen Organismen sehr viel besser verstehen kann, wenn man fähig ist oder wenn man versucht, diese zu bauen. Habt ihr ein paar schöne Beispiele dafür? Ein sehr gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel Barbara Webb, eine Professorin in England, die versucht, das Zusammenspiel zwischen Wahrnehmung und Motorik von Grillen zu verstehen, indem sie einen Roboter baut und in enger Zusammenarbeit mit Biologen Experimente mit diesem Robotermodell macht, die mit einer wirklichen Grille sehr, sehr schwer zu realisieren wären. Ein anderes Beispiel hier an der ETH in Lausanne hat Auke Eisbert einen Salamander-Roboter gebaut. Und sein Interesse gilt dem neuronalen Netzwerk, das der Bewegung dieses Salamanders zugrunde liegt und das dem Salamander erlaubt, sich sowohl an Land wie auch im Wasser schwimmend effizient fortzubewegen. An was arbeitet ihr eigentlich genau? Was ist euer Arbeitsgebiet? Ja, wie schon anfangs erwähnt, arbeite ich an der Evolution von neuronalen Netzen. Das heißt, ich bin eher auf der theoretischen Seite, eher auf der Software-Seite zu Hause. Und ich beschäftige mich im Prinzip damit, wie man Roboter programmieren kann, indem man die Prinzipien der natürlichen Selektion ausnutzt. Das heißt, was ich mache, ich simuliere eine Evolution, eine künstliche Evolution mit Programmen für Roboter, um so leistungsfähigere und intelligentere, lernfähige Systeme zu erhalten. Ja, und ich beschäftige mich auch mit Evolution. Und zwar interessiere ich mich dafür, wie es zu Kooperation in Gruppen von Robotern kommen kann. Und ich arbeite dabei eng zusammen mit Biologen, die sich dafür interessieren, unter welchen Bedingungen es zu Kooperation in Gruppen von Tieren kommt. Gut, damit sind wir am Ende dieser Episode, eine etwas kürzere Episode dieses Mal. Danke Peter, danke Markus fürs Mitmachen. Zum Schluss jetzt wie üblich noch ein kleines bisschen Musik. Ich habe auch was Passendes rausgesucht vom Podsafe Music Network. Das Lied heißt passenderweise Robot und die Band The Antique Toys. Viel Spaß und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27.